Meine Damen und Herren, vor 300 Jahren, am 12. September 1683, befreite ein deutsch-polnisches Entsatzheer die damalige Reichshauptstadt Wien von den türkischen Belagerern. Hören Sie aus diesem Anlass eine Sendung von Elif Sosidi, die Türken vor Wien und was sie hinterließen. Von Gnaden des im Himmel waltenden Gottes verpfänden wir, Mehmed, glorreicher und ganz allgewaltiger Kaiser von Babylonien und Judäa, vom Orient und Okzident, der König aller irdischen und himmlischen Könige, dir, Cäsar Roms, unser heiliges Wort, ebenso all deinen Spießgesellen, dass wir im Begriff sind, dein Ländchen mit Krieg zu überziehen. Vor allem befehlen wir dir, uns in deiner Residenzstadt Wien zu erwarten, damit wir dich köpfen können. Wir werden dich und alle deine Anhänger ausrotten. Wir werden jedermann, groß und klein, zunächst grausam quälen und dann vom Erdenrund vertilgen und dir dein kümmerliches Reichlein nehmen. Im Frühling des Jahres 1683 schickte der Sultan des Osmanischen Reiches und Herrscher der Gläubigen, Mehmed IV., dieses Schreiben an Leopold I. von Österreich, die römisch-deutsche Majestät. Auf diese rüde und pompöse Kriegserklärung des Sultans an den deutschen Kaiser, verbunden mit einem Todesurteil für ihn und sein Volk, folgte der Vormarsch des osmanischen Großveziers Kara Mustafa vor die Tore Wiens. Es waren etwa 200.000 Mann gegen 22.000 Verteidiger der Stadt. Seit der Eroberung von Byzanz im Jahre 1453, das von der westlichen Welt nur sehr zögernd und sehr spärlich Hilfe erhalten hatte, war die Türkenflut im Westen nicht mehr aufzuhalten gewesen. Der Balkan wurde erobert, Ungarn zum größten Teil überrannt. 76 Jahre nach dem Fall von Byzanz standen die Türken zum ersten Mal vor Wien. Zwischen diese beiden Belagerungen fällt das heldische Zeitalter der Donaumonarchie. Es ist die Zeit des größten und gefährlichsten Drucks der Osmanen auf den Westen. Die Schwäche Europas während des 30-jährigen Krieges, der vor 35 Jahren geendet hatte, konnte von den Türken wegen Thronwirren im Innern nicht voll ausgenutzt werden. Nun fühlten sie sich wieder stark. Bei diesen beiden höchsten Prüfungen, denen Wien unterworfen wurde, spielt die österreichische Hauptstadt die gleiche Rolle verzweifelten Widerstandes der westlichen Welt gegen die Türken, wie Verdun im Ersten Weltkrieg und Stalingrad im Zweiten gespielt haben. Die beiden Belagerungen Wiens stellen Wendepunkte in der Geschichte des Osmanischen Reiches dar. Der erste Rückschlag brachte die Türkenflut zum Stillstand. Sie hatte ein ganzes Jahrhundert das Donautal gefüllt. Wien lag immerhin mehr als den halben Weg auf der Strecke von Konstantinopel zum Ärmelkanal. Das Fehlschlagen der zweiten Belagerung führte zu einem Abflauen, das trotz aller Unterbrechungen und allem Hin und Her nie wieder umschlug. Es führte dazu, dass die türkische Grenze, die vom Jahre 1529 bis 1683, also rund 150 Jahre an den südöstlichen Vororten Wiens gelegen hatte, schließlich an die nordwestlichen Vororte Adrianopels, heute Edirne genannt, zurückverlegt wurde. Der Türkenschreck saß den Europäern damals noch im Gebein. Nun schwand er schnell und wurde durch das romantische Orientbild in der Art der Märchen von Tausend und eine Nacht verdrängt. Die exotisch-barocke Welt der Haremsintrigen und des üppigen Herrscherpomps, der schlitzohrigen Schelmenstreiche und herzbewegenden Liebesgeschichten wie die Entführung aus dem Serai, überwuchert das alte, grimmige und blutrünstige Turkenbild des Abendlandes und endete schließlich beim kranken Mann im Bosporus, der in der Welt des modernen Nationalismus, Industriezeitalters und Imperialismus zwar stolz, aber kläglich dahinvegetierte. Im Sommer des Jahres 1683 wurde den Wienern von den Türken noch einmal das Fürchten gelehrt. Ein Augenzeuge, der Freiherr von Pallenberg, berichtet aus Wien in seinem Tagebuch vom 14. Juni. Im Morgengrauen ist endlich der Feind auf der Bühne erschienen. Er ist da. Wienerberg, St. Marx, Nikolsdorf, Schönbrunn, Hitzing, Penzing. Ein prasselndes Feuer am anderen. Um 10, 11 Uhr vormittags mehren sich die osmanischen Haufen, glitzern und färbeln alles meilenweit, kommen gewaltig mit Wagenzügen, mit ganzen Herden von Rössern, Kamelen und Büffeln, Ochsen, Schafen, unzählbar. Den Halbmond hat der Moslem im Wappen, jetzt legt er uns einen anderen um den Hals. Laaberg, Meidling, Breitensee, Otterkring, Weinhaus, Grinzing, überall siedelt das fremde Volk herein in Waffen und Übermut. Kunnt einem schon bang werden. Es war für die Wiener ein unheimlicher orientalischer Karnevalszug, wie man ihn bisher nur aus Märchen kannte. Kara Mustafa, der Großvezier und Feldherr des osmanischen Belagerungsheeres, aber machte einen Abstecher aus dem großherrlichen Heerlager, bevor er, getragen in seiner gepanzerten Sänfte, die Festungsanlagen näher in Augenschein nahm. Es gibt Porträts dieses ehrgeizigen, machthungrigen und grausamen Menschen, der nach Wien, dem goldenen Apfel der Deutschen, griff. Wie der Schnabel des Papageien über der Kirsche, so lautet ein ästhetischer Kanon des Orients für das schöne Profil des Mannes. Die Nase in Kara Mustafas bleichem Profil ist scharf und gebogen wie ein Hanjar, ein edles Gürtelmesser, das je auf den stolzen Mund mit den roten Lippen zwischen dem schwarzen Schnauz und Spitzbart herabfährt. Der mächtige Turban in kunstvoll verschlungenen Wülsten lastet auf seiner Stirn wie die Windungen eines Gehirns, das erfüllt ist von drohenden Gedanken, Plänen von Macht und Größe. In den Augen steht die Melancholie des Sklaven, in der Miene der Hochmut des Despoten. Es ist die eigentümlich zwiespältige Physiognomie des frommen, gottunterworfenen und zugleich hochgeborenen Muslim. Der vom Propheten Mohammed gebotene Kampf für die Ausbreitung des Islam durfte niemals ruhen. Die Thronbesteigung eines jeden osmanischen Sultans kannte seit der Eroberung Konstantinopels ein bezeichnendes Zeremoniell. Die Umgürtung mit dem heiligen Schwert am Grabe des Bannerträgers des Propheten Mohammed. Es war das äußere Zeichen der nunmehr auf ihn übergegangenen Verpflichtung, als Oberhaupt der Vormacht des Islam den Kampf für den Glauben in die noch nicht unterworfenen Länder zu tragen. Das Bekenntnis des neuen Herrschers zur Führung des heiligen Krieges wurde von den Janitscharen-Kasernen mit dem traditionellen Ausruf »Beim goldenen Apfel sehen wir uns wieder« abgelegt. Der goldene Apfel, das war für die Osmanen der allegorische Name irgendeiner mächtigen Reichsstadt der Christenheit, besonders Wien und Rom, ein Land der Sehnsucht irgendwo im Westen. Das Versprechen des Padischahs, seine Janitscharen nach Kizil-Elma, also zum goldenen Apfel, zu führen, bedeutete baldiger Kriegszug ins Abendland, Kampf gegen die Ungläubigen. Nun war Wien, der goldene Apfel, die Hauptstadt des christlich-deutsch-römischen Reiches, Wien mit seinem Stephansdom, von dessen Turmspitze der goldene Ball unter dem Kreuzzeichen weithin ins Land strahlte. Nun ging es um den heiß begehrten goldenen Apfel der Deutschen. Der türkische Weltenbummler Evliya Çelebi besuchte Wien 18 Jahre vor der zweiten Belagerung durch Kara Mustafa im Gefolge einer Gesandtschaft der Hohen Pforte. Er gab seinen Zeitgenossen ein märchenhaftes Bild der sagenumwobenen und so heiß begehrten Metropole an der Donau. Wien ist eine Märchenstadt, eine Art abendländisches, irrgläubiges Bagdad aus Tausend und eine Nacht. Allein auf Leopoldstadt, der Donauinsel, erheben sich 3000 Paläste mit 2 bis 3 Stockwerken. In den dortigen Lustgärten des Kaisers hegen und pflegen 3000 Giaurengärtner 77.000 Bäume und Rosenhecken, worin 70 verschiedene Lusthäuser stehen. Die Stadt Wien hat 360 Kirchen und Klöster und insgesamt 470 Uhrtürme. Es ist ganz erstaunlich, wie genau sie dort die Uhren aufeinander eingestellt haben. Es wimmelt von technischen Wunderwerken, von Automaten mit Federwerk betrieben. Sämtliche Mühlen, ebenso viele Bratspieße und Schöpfräder, werden in dieser Stadt nicht etwa von Pferden oder Ochsen oder durch menschliche Kraft betätigt, sondern lauter teuflische Kniffe und kunstvolle Räderwerke sind es. Welch märchenhafte Vorstellungen die Krieger Kara Mustafas vom goldenen Apfel der Deutschen hatten, bestätigt eine amüsierte Bemerkung unseres Beobachters, des Freiherrn von Pallenberg. Verwichene Nacht haben unsrige einen türkischen Deserteur beim Biberschanzel einschleichen lassen und geschnappt. Er habe es satt, stotterte er wolle nimmer mittun. Und wie man ihn aushorchet, so gibt sein Gelächter, in dem der Muslim gesteht, es hätten von seinen Landsleuten viele, ja beinahe alle, zu Beginn das ganze umwallte Wien für den Kaiserpalast gehalten und erst die Vorstädte und Vorörter für des Volkes wahren Wohnplatz. Wie sah nun das wirkliche Wien dieser Zeit aus, das Kara Mustafa mit seinem Belagerungsheer gerade so bedrohlich umzingelt hatte, in der Hoffnung auf märchenhafte Beute? Wien, Residenz und Hauptstadt der österreichischen Monarchie, hatte damals etwa 1100 Häuser in der Innenstadt und 100.000 Einwohner im Ganzen. Wien entwickelte sich anders als die Großstädte der damaligen Zeit. Es war eine Grenzfestung, ein Bollwerk gegen die jahrhundertelange drohende Türkenflut und schon einmal belagert. Eine größere Ausdehnung der Stadt über die Festungswerke hinaus war gefährlich und unerwünscht. Die Bevölkerung nahm zu und so baute man in die Höhe. Die bürgerlichen, ebenerdigen und einstöckigen Häuser nahmen ab. Adel und hohe Geistlichkeit errichteten ihre Paläste um die Kaiserresidenz. Der Zentralismus des absolutistischen Staates, die Sicherheit der Festung, zog sie an. Man baute sehr fest und stabil, nicht nur mit Ziegel, auch mit Stein. Bis in die oberen Stockwerke waren die Decken gewölbt. Da man den Stadtplan nicht änderte, sondern bei den alten, engen Straßen, Gassen und Plätzen blieb, aber 3- bis 4-stöckige Häuser errichtete, waren die Verkehrswege düster und ungepflegt, nur zum Teil oder gar nicht gepflastert. Öffentliche Grünflächen gab es um diese Zeit nicht mehr, außer den Palast- und Klostergärten. Die Vorstädte wurden möglichst 50 bis 150 Meter entfernt vom Festungsbereich geduldet. Über die in der damaligen Stadt herrschende öffentliche Hygiene gibt die Infektionsordnung des Jahres 1679 interessante Einblicke. Nachdem die Erfahrenheit mit sich bringt, dass die Sauberkeit ein sonderbar nützlich und notwendiges Mittel ist, sowohl die Einreißung der Infektion zu verhüten, als auch dieselbe wiederum abzuwenden, herentgegen die Unsauberkeit solches Übel verursachet und erhaltet, so ist unser ernstlicher Befehl, dass erstens kein Blut, Eingeweid, Köpf und Beine von dem abgetöteten Vieh, noch auch Krautblätter, Krebs, Schnecken, Eierschalen und anderer Unflat, auf denen Gässen oder Plätzen ausgegossen, ingleichen keine tote Hund, Katzen oder Geflügel auf die Gasse geworfen, sondern vor die Stadt hinausgetragen werden. So geht es auch mit weiteren Abfällen, Abwässern und der Kanalisation. Die Wiener Obrigkeit war da recht pingelig, was die Umweltbelastung angeht, wie man heute sagt. Die Stadt hatte gerade einige Jahre vorher eine furchtbare Pestepidemie überstanden, die 12.000 Menschenopfer gefordert hatte. Der berühmte Augustinermönch und damalige Hofprediger Abraham a Sancta Clara sagte über die schauerlichen Zustände damals: Man sah den ganzen Monat nichts als Tote tragen, Tote führen, Tote schleifen, Tote begraben. Es ist eine unbeschreibliche Tragödie, ein unauslöschliches Andenken, ein ewiges Merks Wien für künftige Zeiten. Evliya Çelebi, dem türkischen Weltenbummler, fällt der sonderbare Reinlichkeitsfimmel der ungläubigen Wiener auf, die die 5 rituellen Waschungen der Moslems nicht kennen. Wenn einmal ein Pferd innerhalb der Stadt seinen Mist fallen lässt, dann kehren die Inhaber der Kaufläden und das Gesinde der Hausherren diesen Pferdemist unverzüglich fort. Und nach jedem Regen kommen sogleich aus allen Häusern die Bewohner und aus allen Kaufläden die Buben und die Weiber heraus und fegen die Straßen wieder rein und sauber und spiegelblank, dass man von ihnen ruhig Honig auflecken könnte, der etwa ausgeschüttet worden ist. Nun drohte dem leichtlebigen Volk von Wien mit seiner wiedererwachten Freude an Schaugepränge, Festen und Aufmärschen neuer Jammer und neue Not. Die Umstellung auf die neuen Gefahren und Prüfungen ist mühsam. Es braucht seine Zeit, bis die Wiener ihrem Schicksal gefasster ins Auge schauen. Ein Zeuge der Zeit berichtet: Seind zu Wien neuerdings Prozessiones und ein 40-Stunden-Gebet im Schwange wegen der Gefahr. Hab selber schon etliche Flüchtlinge vom Kärntner Tor kommen und herumlungern sehen, mit abgeschnittenen Nasen und Ohren. Die Stadt ist in totaler Konfusion, hat noch jeder den Kopf auf dem Hals, aber keiner gebraucht ihn. Sie laufen aus den Vorstädten zum Tor herein, der mit seinem Bettzeug, der mit dem Kindl im Arm, schleppen Geschirr und Leinwand, auch allerhand unsinniges Zeug. Versprengte Armeesoldaten kommen herein und schreien. Um Mitternacht haben wir den Feind in der Stadt. Er sticht den Kindern die Augen aus, macht in ein Frauenzimmer Löcher in die Titten, den Mannsbildern in die Ohren, fädeln sie auf und führen sie in ewige Knechtschaft. Terror, Gerüchte, Panik. Die Belagerung und Verteidigung einer Großstadt ist ein besonders heikles Problem der Wehr- und Kriegsgeschichte seit jeher. Eine immer wiederkehrende Situation ist das erobernde Jungvolk vor den Toren einer antiken Großstadt mit alter Zivilisation. Die ungeheure Beute lockt. Gegenüber dem rücksichtslosen Zugriff ist die Großstadt recht wehrlos. Oft aber bringt die eroberte Großstadt mit ihrem Häusergewirr und ihren Menschenmassen dem Eroberer besondere Schwierigkeiten. Denken wir an Napoleon mit Moskau, das zur Riesenfalle wurde, weil der Gegner den Widerstand außerhalb der Metropole weiterleistete. Die befestigte Großstadt ist ein Widerspruch in sich, bringt Angreifer und Verteidiger gleichermaßen in Verlegenheit. Wir haben es zuletzt bei dem militärischen Schauspiel der Belagerung von Beirut durch die Israelis wieder erlebt. Die Belagerung einer Großstadt erzeugt eine Schockwirkung und setzt die Abwehrinstinkte der politischen Mächte in Bewegung. Geografische Lage und wehrtechnische Fortschritte variieren das Problem. Wien im Jahre 1683 war ein glücklicher Sonderfall. Es war Großstadt, Residenz und seit Jahrhunderten befestigter Machtmittelpunkt eines wichtigen süddeutschen Raumes, an der Donau gelegen und also mit Wasser gut versorgt, umgeben von fruchtbarer Landschaft und guten Verkehrswegen, seit langem als Bollwerk der Christenheit gegen die Türkengefahr konzipiert und ausgebaut. Seit der Eroberung der berühmtesten befestigten Großstadt des Mittelalters, Byzanz, im Jahre 1453, vor allem mit Hilfe der schweren Artillerie der Osmanen, hatte die Festungsbaukunst eine Revolution durchgemacht. Die alte Festung hatte drei Hauptelemente, die Mauer, den Graben und den Turm. Der Graben machte die Überhöhung des Verteidigers noch wirksamer und erschwerte dazu die Annäherung des Feindes. Die Türme endlich nahmen den Feind unter wirksames Flankenfeuer, falls er den Graben überschritt und die Mauern übersteigen oder mit Rammböcken bearbeiten wollte. Den direkten Beschuss mit Katapulten, Schleudern und den ersten Kanonen nahmen die Verteidiger in Kauf. Seit sich jedoch die Feuerwirkung der Geschütze sehr erhöht hatte, versenkten die Baumeister die Mauer in den Graben und verzichteten auf die Überhöhung. So erhielt die Festung ein ganz niedriges Profil und war dem Blick des Gegners entzogen. Damit wurde eine Schwäche der damaligen Artillerie ausgenutzt. Sie traf nur auf kurze Entfernung. Sie vermochte auch nur rasant, also im direkten, flachen Schuss auf ein sichtbares Ziel, einigermaßen treffsicher zu feuern. Die Mörser, oft von gewaltigem Kaliber, konnten nur wahllos bombardieren und höchstens das Stadtinnere bedrohen. Die Bastion war die Wunderwaffe der Festungsverteidigung im 17. und 18. Jahrhundert. Männer wie Albrecht Dürer und Machiavelli, Leonardo da Vinci, Daniel Speckle und Sébastien de Vauban kamen in dieser Zeit mit Ideen und Vorschlägen, Projekten und Bausystemen. Die Bastion, das Ei des Kolumbus der damaligen Fortifikation, war im Grunde nur ein Nachfahre der alten Flankierungstürme. Das wirklich Neue war, dass die Bastion eine ins Vorfeld gerichtete Spitze erhielt und schließlich eine fünfeckige Form annahm. In wissenschaftlich ausgeklügelten verschiedenen Manieren, wie der Fachausdruck lautete, wurde der Flankenschutz immer vollkommener und raffinierter ausgebaut. Aus der Vogelschau und aus alten Festungsplänen sieht so ein Verteidigungsring wie ein Stachelhalsband oder eine stilisierte Dornenkrone aus, die die Stadt umschließt. Wien, das Bollwerk der Christenheit, wurde durch ein solches Bastionärsystem verteidigt. Man hatte es im Laufe eines Jahrhunderts stückweise und langsam wegen der hohen Rüstungskosten ausgebaut. Einige Anlagen waren dabei veraltet, andere baufällig geworden. Man hatte geflickt und so war der Verteidigungsring an manchen Stellen beeinträchtigt. Knapp eine Woche bevor das Osmanenheer die Stadt einkreiste, floh Kaiser Leopold mit Familie aus seiner Residenz. unser Augenzeuge berichtet. Bin inmitten der Leute am Tor gestanden, hübsch gepfercht, und hab den Kaiser noch einmal gesehen. Kurz nach acht sind die Hofwegen dahergerasselt. Bin mir im Schauen zum ersten Mal inne geworden, wie viel Hoheit doch von Leopold ausgeht und dass ich ihm in Gedanken und Reden wohl zu mehreren Malen Unrecht getan. Traurige, große Augen, wie die eines Träumers. Sie gleiten über die Köpfe hinweg und die Leute dringen dicht herzu, rufen, ach, Ihre Majestät, bleiben doch hier, verlassen uns nicht. Manche schluchzen wie rechte Narren, flennen, Herzkönig, Beutel, rett uns, bleib. Sie können nicht denken. Wie soll er sie retten, wenn er samt ihnen in der Mausfall hockt? Er muss weg. Die Trabanten fällen den Spieß, wollen die Leute verjagen, aber der Kaiser hebt die Hand. Lass doch die Armen, sagt er. Und so lässt man sie drängeln und quengeln. Hab auch die alte Kaiserin Mutter Eleonora mit dem kleinen Kronprinzen und Geschwistern dahinfahren sehen, hinter ihrer schwangeren Majestät, die fleischgewordene Aschermittwochsfrommheit. Sie war eine sehr strenggläubige, dem Wiener Wohlleben höchst abholde Dame. Und allesamt leichenblass. Und erst die Kammerfräuleins und die Hofdamen. Kaum recht coiffüret die Menschen und nicht sonderlich präsentabel, wie sie halt auf die Wegen gesprungen, nachdem sie in der Burg Hals über Kopf alles in die Truhen geschmissen und den Deckel zu. In wenigen Tagen hatte die Stadt ihren Charakter verändert. Glanz, Pracht und heiterer Sinn waren verflogen. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung hatte Wien verlassen. Das geräuschvolle, festliche Leben des Adels und der hohen Geistlichkeit war aus den weiten Räumen ihrer Paläste entwichen und hatte einer plötzlichen Öde Platz gemacht. Dafür waren Tausende von den Flüchtlingen aus den Vorstädten und von weit her in die Stadt gekommen. Viele hausten erst auf Straßen und Plätzen, zogen in die leeren Häuser, zu Bekannten oder in Gasthöfe. Selbst in den Festungsanlagen und Soldatenunterkünften wurden Geflohene zunächst einmal aufgenommen. Auch das äußere Ansehen von Straßen und Häusern veränderte sich. Ernst Rüdiger Graf von Starhemberg, der Festungskommandant, hatte befohlen, sämtliche Schindeldächer von den Häusern zu entfernen, um die Gefahr der türkischen Brandbomben zu verringern. Der Kommandant hatte als erster das Dach seines Hauses in der Krugerstraße abgerissen. Man brauchte sie dringend zum Bau von Palisaden. Schließlich wurde auch das von unserem türkischen Reisenden Evliya Çelebi so bewunderte Straßenpflaster ausgerissen. Der Aufschlag türkischer Bomben erzeugte Splitterwirkungen. Man brauchte die Steine zum Errichten von Barrikaden, zum Ausbessern der Festungswerke und als Munition. Wer den Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat, fühlt sich angesprochen. Zu Mittag tummeln sie aus. Alles Brenn- und Bauholz vom Neutor in die Stadt hineingetragen. Jeder packt an. Auf jedem Dachboden ein Bottich voll Wasser. Die Bäcker sollen Stante Pede zum Kommissbrotbacken schauen. Item sind alle Ochsen heute in der Stadt zu belassen, wer eine auswärts bringt oder verkauft hat, hohe Straf. Hausbesitzer müssen vor das Tor einen Wächter stellen. Bewacht sind ab sofort Rathaus, kaiserlich und bürgerlich Zeughaus, insgleichen der städtische Pulverturm. Jeder Bürger muss sich bis 1 Uhr bei seinen Fähnlein melden. Ledige Gesellen ins Rathaus zur Belehrung und Einteilung. Riecht alles stark nach Starhemberg. Gesehen haben ihn noch keine 200, aber spüren tut ihn jeder. Ist wie der liebe Gott. Ernst Rüdiger Graf von Starhemberg, der legendäre Verteidiger Wiens, kam am selben Tag in die Stadt, als der Kaiser mit seinem Hofstaat Wien verließ. Der ebenso umsichtige wie energische Kommandant arbeitete eng mit dem Bürgermeister Liebenberg, dem Magistrat und dem geheimen Kollegium zusammen, das der Kaiser zur engen Zusammenarbeit zwischen Militär und Zivil ernannt hatte. Über anderthalb Monate, vom 23. Juli bis 11. September schossen die Türken mit ihren rund 300 Kartaunen, Schlangen, Haubitzen und Mörsern auf die Stadt und ihre Befestigungen. Die Kanonen schwiegen nur, wenn Regen fiel, denn die Lunden wurden feucht. Doch es war Hochsommer. Selbst bei Nacht wurde weiter geschossen. Man gewöhnt den Kanonenlärm, achtet seiner gar nicht mehr. Er wandert wie ein dauernd Donnerwetter über die Stadt, bald da, bald dorthin. 53 Minen ließen die Belagerer springen, wie der Fachausdruck lautet, um Breschen in den Verteidigungsring zu schlagen. Artillerie und Sturmangriff konnten die modernen Anlagen nicht überwinden. 53 Sturmangriffe wurden zurückgeschlagen und 36 Ausfälle gemacht. Etwa 100.000 Bomben und Granaten gingen auf Wien nieder. 12 Gegenminen wurden gezündet. Es ist wie in Troja und müsst ein Virgilius her, das Geflamm und Getümmel zu beschreiben. Werden ja sehen, Herr Kara Mustafa, wem seine Welt zugrunde geht. Die eure oder die unsere? Asia oder Europa? Die Wiener verteidigten sich in einem Festungsring von etwa 14 Kilometer Umfang. Aus der 12 Meter hohen Stadtmauer traten 12 Bastionen hervor. Vor der Festungsmauer und ihren Basteien lief der Graben, der von der Donau sein Wasser erhielt, an den Torbrücken bis zu 100 Meter breit und 6 Meter tief. Graf Starhemberg hatte eilig noch zusätzliche Flankierungsanlagen an den Basteien und Niederwällen der Stadtmauer errichten lassen. Diese tief gestaffelten Verteidigungsanlagen wurden noch zusätzlich durch Palisadenzäune in kleine Abschnitte zerlegt. So mussten die stürmenden Türken in einem mörderischen Labyrinth in einem Spiegelkabinett des Kreuzfeuers verbluten. Ihre zahlenmäßige Überlegenheit zerrann in einem feuerspeienden, menschenschlachtenden Irrgarten. Doch auch die Osmanen waren auf der Höhe der damaligen Belagerungskunst. Es gab nicht nur die hassgeifernde, todesverachtende Sturmtruppe der Janitscharen, die aus dem Tribut ausgehobener Christenkinder der sogenannten Knabenlese bestand. Es gab nicht nur wildes Kanonenspiel. Kara Mustafa ging durchaus methodisch vor, ein Meister des sogenannten förmlichen Angriffs. Erst galt es, den schwächsten Punkt der feindlichen Verteidigung herauszufinden. Die Burgbastei sah imponierend aus, war aber gegen Minenangriffe recht ungeschützt. Sie hatte keine Minengalerie im Vorfeld, um gegnerische Stollen zu bedrohen. Die Löbelbastei daneben war klein und durch den ihr aufgesetzten Turm beim Feuern beengt. Die flankierenden Anlagen im Graben waren sich im Wege, das Kreuzfeuer nicht so wirksam wie bei den anderen Verteidigungsanlagen. Hier setzte Kara Mustafa die beiden ersten Angriffe an. Mit größter Zähigkeit wurde hier der Widerstand der Wiener Schritt für Schritt gebrochen, den Verteidigern alle Waffen aus der Hand geschlagen, bis die rettende Entsatzarmee die Belagerer zum Ablassen zwang. Erst werden die Geschütze und Verteidigungsanlagen von der Burgbastei bis zur Löbelschanze niedergekämpft, wo sie den Angriff auf den Punkt stören oder behindern können und wo die Bresche in die Festung geschlagen werden soll. Um dies zu schaffen, diente der Bau sogenannter Parallelen. Das war ein System untereinander verbundener Gräben. Beklommen bemerkt unser zeitgenössischer Beobachter. Sind von der Mölkerbastei Soldaten Wein holen gekommen. Die sagen, dass man die türkischen Schanzarbeiter aus der Finsternis heraus emsig hauen, schaufeln und schaben hört. Ja, gäb's einen Laternenstrahl, so hell wie der Tag, ihn blitzplötzlich in den Graben zu schicken, die Schanzenden zu blenden. Wie könnte man sie wirksamer stören und dreinfeuern mit Musket und Granaten? Wär schon greller Mondschein eine Hülf. Die westliche Technik war damals noch nicht so weit. Dieses Netz von Gräben näherte sich über das Glacis das Vorfeld immer bedrohlicher dem sogenannten gedeckten Weg auf dem Kamm der Gegenböschung des Festungsgrabens. Hier nun spielte sich die kritische Phase der Belagerung ab. Die wichtigste Zone der Verteidigung lag am äußeren Grabenrande. Denn hier hatten die Geschütze der Türken ihre größte Wirksamkeit. Hier hatten sie die größte Chance, eine Bresche in die Stadtmauer zu schießen, die aus einem breiten, gemauerten Erdwall bestand. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Unser Augenzeuge schildert eine entscheidende Phase des Kampfes um die Gegenböschung unter Führung des Obristleutnants und Oberingenieurs Georg Rimpler. Er war ein gewiegter Festungskämpfer, hatte an der verzweifelten Verteidigung der Festungsstadt Kandia auf Kreta, dem heutigen Iraklion, gegen die Türken durch die Venezianer teilgenommen. Sollen die Janitscharen am gedeckten Weg stark in Palisaden und Brustwehr eingedrungen und ungut nahe gekommen sein? Dann aber war der Gegenstoß mit Gemetzel und Mordgeschrei, Musketenfeuer und Granatenkrachen beiderseitig. Sind die unseren mit Schwung in die türkischen Laufgräben, haben denen Janitscharen, Lebendigen oder Gefallenen, die Köpfe vom Rumpf gehauen und dutzendweise auf die Palisaden gesteckt. Angeführt hat den glückhaften Gegenstoß der Rimpler. Er fördert auch mit aller Härte die Fortifikation, macht den Gegenwall, also die Contrescarpe, immer perfekter und perfekter. Er und Graf Starnberg und wir alle wissen, die Rettung der Stadt hänget am Defendieren vom Stadtgraben. In den darf, hilf Gott, von den Feinden keiner herein, bis der ein Satz anruckt. Schon 11 Tage nach Beginn der Belagerung steht der Kampf auf des Messers Schneide. Eine Woche später stürmen die Türken wieder gegen die Contrescarpe vor dem Burg Ravelin, also gegen den Waldschild zwischen Burg und Löbelbastei im Ganzen. Ein Kampfabschnitt von 400 Meter Breite. 4-mal stürmen sie aus ihren vorgeschobenen Gräben auf die Palisaden. Zuerst mit Pfeilen, hernach mit Säbelattacken, dann mit Lanzen, auf die letzte mit Handgranaten. Alles ist abgeschlagen worden. Wollt die Palisaden mit brennende Pechgrenz anzünden, aber die unsrigen haben, weil keine Kübel greifbar, das Wasser in ihren Hüten aus dem Graben hinausgetragen und die Flammen gelöscht. Beim dritten Sturm hat der Türke mit aller Gewalt die Palisaden überklettern wollen, seien ihm aber die unsrigen unvermutet mit lang gestielten Sensen gekommen, mähten als rechte Schnitter in Köpfe und Gesichter hinein. Weichen die Türken ein paar Laufschritt, wenden sich aber und schreien fäustdrohend Protest. Derlei Waffen wären bei ihnen im Krieg nicht der Brauch. Wir haben gut gelacht. Die Janitscharen sind entrüstet. Die Sense ist etwas für die Bauern, eine unschickliche, unsportliche Waffe gegen die Elitetruppe des Sultans. Eine militärische Geschmacklosigkeit. Aber diese alternative Kampfesweise, die mit Hüten als Eimern und Sensen als Lanzen operiert, um einen modernen Ausdruck zu benutzen, sind Verzweiflungstaten kurz vor der drohenden Überwältigung. Von einer technischen Überlegenheit der Mitteleuropäer gegen die Orientalen kann damals keine Rede sein. Die Waffenausrüstung der Österreicher, Deutschen und Polen, mit der hier gegen die Osmanen gekämpft wird, hat den gleichen Standard wie die Waffen des Dreißigjährigen Krieges. Die türkische Artillerie ist etwa gleichwertig und wird meist geschickt und wirksam eingesetzt. An der Entwicklung der Handfeuerwaffen dieser Zeit konnten die Osmanen auch teilnehmen. In ihrem Reich gibt es genug Renegaten, Levantiner und Überläufer aus Europa, die die Türken technisch auf der Höhe halten. Der große Sprung nach vorn in der europäischen Technologie wirkt sich erst ein halbes Jahrhundert später voll aus. Die Gegner waren hier einander gleichwertig. Da sich der Kampf in der Zone zwischen Vorfeld, Graben und Hauptwall festgebissen hatte, zu einem Stellungskrieg der sich gegenseitig blockierenden Werke geworden war, zwischen Gräben, Schanzkörpen und Sandsäcken, wurde der Angriff unter die Erde und auf den Minenkrieg verlegt. Man grub sie tief unter die Festungsanlage des Feindes. So kam es meist zu heftigen Kämpfen um die Explosionstrichter. Dieser Krieg im Dunkeln zwischen aggressiven menschlichen Maulwürfen war unheimlich und aufreibend. So ein Hauptstollen, eine Galerie, konnte 120 Meter lang werden. Man grub Nebenstollen unter die feindlichen Festungsobjekte, hüllte Räume aus und füllte sie mit Minen von 50 bis 170 Tonnen Pulver. Dann wurde der Zugang vermauert und gezündet. Hören Sie die Wirkung eines solchen Angriffs der Türken am 12. August. Der Mittag hat's uns dann gebracht. Zwischen Glock 11 und 12 zwei Minen von der leichteren Art, hernach eine so gewaltigliche, dass unsere Kranken in den Betten liegend aufgehüpft und in den Straßen dutzendfach auf die Erde gestürzt oder gegen der Häuser Mauern geschlagen. Die halbe Stadt bis zu St. Stephanie und Petrikirchen durchaus erschüttert, ein veritabel Erdbeben wie zu Kandia. Sind die Vögel aufgeschwirrt und die Turmglocken von selbst ins Schwingen und Summen geraten. Hat den ganzen Stollen ausgebrochen, exakt unterm Spitz vom Burg Ravelin. Alles in die Luft gejagt. Ist das Vorwerk nur mehr ein Haufen Erd und haben 300 Türken noch im Rauch mit Leitern und blankem Säbel das Stürmen angefangen und richtig durch den Graben sich zu Eskarpen, also die letzte Wallmauer, herangekämpft. Welle um Welle. Wollten den Sieg partout erbeißen. Die Verteidigung bestand im Graben von Gegenminen, die das Unterhöhlen der eigenen Verteidigungsanlagen verhindern sollten. Man grub den Hauptstollen oder Nebenstollen ab, drang ein, machte den Zugang unschädlich. Raffinierter war es, den Gegenstollen über den Schacht des Feindes anzulegen und ihn mit Wasser volllaufen zu lassen. Das eleganteste Manöver war es, die gefüllte feindliche Sprengkammer anzubohren und das Pulver zum eigenen Gebrauch auszuräumen. Die Feindaufklärung unter der Erde erschöpfte sich in angestrengtem Horchen. aber die Türken ließen Artillerie- und Musketenfeuer über den unterwühlten Werken spielen oder Janitscharenmusik mit Pauken, Querpfeifen, Triangeln und Schellenbäumen. Normalerweise konnte man das Graben etwa 14 Meter weit und bei feuchter Erde nur 10 Meter weit hören. So benutzte man mit Erbsen bestreute Trommeln als Seismographen. Die Türken waren viel routinierter und aktiver. Oberst Rimpler, der Experte für den Festungskampf, der den türkischen Minenkrieg schon von Kreta kannte, gab sich alle Mühe, die Verteidigung unter der Erde zu aktivieren. Er machte das Unmögliche möglich. Der Obrist Rimpler hat's schwer. Find keine fertigen Miniere, muss erst welche anlernen. Hat's schon mit Brunnenarbeitern und Tiroler Bergleut probiert. Auch mit einem Belgier, einem Lackel über einen Klafter hoch, den haben aber die Strapaziermenscher, das sind Weiber für schwere Arbeiten, so er zum Stollenausräumen angeheuert, zu gut gefallen und es ist nichts weitergegangen. Make love, not war, ist kein so neuer Schlachtruf. Und so strapazierten sich die eingesetzten Wiener Hilfskräfte jedenfalls anfangs nicht sonderlich mit dem Bohren von Minenstollen. Mars und Venus sind ein uraltes, klassisches Liebespaar. Tod und Liebe wohnen eng beieinander. Im Orient werden Freudenhäuser seit alters her mit Vorliebe nah am Friedhof errichtet. So beobachtet denn auch unser Kronzeuge. Mitten im Graus flammt die Fleischeslust greller auf als vordem. Verzweiflung stachelt die Venus und überm Abgrund genießt einst die wonnende Hurerei allemal leichtfertiger, denn auf festem, friedlichen Grund. Von denen Wallhäuseln drobe flüchten sich, bald donnert und bleihagelt, immer einmal verängstigte Frauenzimmer, ledig und ehelich, ins minder exponierte Gassengewehr und umhangen da ein oder andere schutzantragende, bewaffnete Mannsbild mit Arm und Bein zugleich. Der eine oder andere General lässt im Betretungsfall Mann wie Offizier krumm schließen. Der Klerus fuchtelt mit Höll und Fegefeuer und die bürgerlichen Eheherren, wann die vom Wachdienst heim und dahinter kommen, bedienen sich der Bastonat, drohen mit Pranger und danach geht's wieder ein Weil. Hunger und Liebe bewegen das Weltgetriebe. Im Kriege geraten sie in besonders stürmische Bewegung. Es kommt zur Verknappung der Lebensmittel und Waren, zur Verzerrung der geltenden menschlichen und geschäftlichen Beziehungen. Ein skurriler Tauschhandel macht sich breit. In der Not frisst nicht nur der Teufel Fliegen. Nach fast anderthalb Monaten Belagerung stellt unser Beobachter fest. Allgemach stellet sich doch schon ein bissler der Hunger ein. Es ist wahrlich der beste Koch. Die Leute werden bald alles fressen. Rindfleisch sind teuer geworden. Dachhasen und Eselsbraten, rarissime Leckerbissen. Zu Gemüse schier nicht zu kriegen. Ist nicht gut für die Kranken. Die Hurerei nimmt zu, bezahlt schon mancher, sagt man denen Marktweibern, was die Jüngeren seien, ihre Waren ums Dunkel werden in Natura. Einem ist sein Ehweib dahinter gekommen, hat die Fratschlerin der Guardia angezeigt und man sie brav geschoren, hernach zum Scheißdreck einsammeln kommandiert. Ja, die Verteidigung einer Großstadt hat es in sich. Hier wird nicht nur eine gleichartig zusammengesetzte und disziplinierte Truppe eingesetzt. Die Moral leidet schnell. Korruption, Preistreiberei, Schwarzhandel, nicht nur in der Stadt, auch mit dem Feind, greifen um sich. Ist dem Starenberg zu Ohren gekommen, dass auch honette Wiener Weibspersonen, nicht nur bloß solche, beim Schotten oder Stubentor heimlich über die Palisaden aus- und einhuschen wie die Mäus, vom Feind für weiße Wecken und Semmeln frisch Gemüse und Wurzelwerk zu tauschen, so bereits rar geworden. Wird zugleich austrommelt, es sei ein solch Schandverhalten sofort bei Todesstraf verboten. Fraternisieren mit dem Feind ist gefährlich. Aber auch die Männer sind nicht besser. Denen geht es nicht um frisch Gemüse, sondern um eine Flasche Heurigen. Sozusagen von der wilden Reblaus gebissen, achten sie nicht auf Freund und Feind. Etliche Wiener Bürger seien verbotenerweise ausgefallen, Wein holen wollen. Gewiss alle gefangen und erschlagen. Man habe ein Gefecht observiert. Dumme Teufel sollen Wasser saufen oder denen Wirten und Klöstern den verräumten Rebsaft mit ein bisschen Gold abschmeicheln. Andere seien gar durch eine Furt über die Donau auf die Insel hinüber Kamele stehen. Werden wohl auch fallen. Wollten sie die Tierlein reiten oder verspeisen? Wie mundet ein Kamel? Keinesfalls herrscht echte Hungersnot in Wien. Wasser, auch Wein ist ausreichend da. Man pflegte zu sagen, die Stadt habe mehr Wein als Wasser besessen. Was die Wiener hier und da zu gewagten, gefährlichen und sinnlosen Ausbrüchen treibt, kann man als Burgmentalität bezeichnen. Die Verteidigungsmauern verwandeln sich nach einiger Zeit in Gefängnismauern. Die Eingeschlossenen leben in ständiger Spannung. Sie leben in einem Zustand nervöser Gereiztheit. Sie sind stets einen Zug zurück. Sie müssen nur reagieren, können selten aktiv werden. Nachtwache, beobachten, warten, horchen. Panikstimmung kommt plötzlich auf. Gerüchte und Tratsch geistern durch Wien. Die Röhren brummen, rinnen wieder. Aber es war der Verdacht, die Türken hätten durch die ausgegrabenen Röhren Gift ins Wasser gemischt und so in die Stadt geleitet. Ist aber nicht der Fall. Stadtkommandant Graf Starnberg und Bürgermeister Liebenberg haben alle Hände voll zu tun, um die Moral hochzuhalten und Disziplin zu wahren. Nachmittag ist es dann ruhiger geworden, was man so Ruhe nennt. Und hat der Starnberg auf der Kärntner Bastion eine lustige Musik aufspielen lassen mit Trompeten und Pauken zur Stärkung des Gemüts. Der Feind aber tut Bescheid mit Kanonenschießen, schier noch heftiger wie am Morgen. Die Türken verstehen sich durchaus auf den Nervenkrieg. Sie lassen es nicht bei Artilleriebeschuss bewenden. In der Schanz vom Großvezier ist Militärkonzert, ein grausig Krawallen. Dazu vier andere Musikkapellen in den Gräben, Trommeln, Pauken, Tschinellen, also Becken, Oboen, Flöten, man vernimmt das Geschützfeuer gar nicht mehr. Sehr wienerisch, dieses plötzliche Musikfestival diesseits und jenseits der Mauern, das selbst den Kanonendonner übertönt. Den Radetzky-Marsch gab es damals leider noch nicht. Er hätte es mit der Janitscharenmusik spielend aufgenommen, hatte man doch von den Türken inzwischen die Triangel, das Becken, den Schellenbaum und das Tambourin übernommen. Musik zur Stärkung des Gemüts, Bürokratie zur Stärkung des Widerstandes. Front und Etappe rücken immer näher aneinander. Erfassung, Verteilung, Planwirtschaft. Wir kennen das, alles schon da gewesen. Aus Kupferdächern und Kirchenglocken werden Granaten gegossen. Aus Sägespänen, Kuhmist und Pulver wird ein neuartiges Geschoss gebastelt, um Munition zu sparen. Die Türken mixen Bomben aus den Splittern österreichischer Granaten, zerbrochenen Gewehrläufen, zerhacktem Roh- und Fensterblei und Gittertrümmern der Vorstadtpalais, um Lücken im Munitionsnachschub zu füllen. Die Hausherren und Parteien samt Geistlichkeit müssen bei Straf Listen machen, wer bei ihnen logiert und sich etwan abstiehlt, also versteckt. Gestern haben sie bei uns drei Schnellgalgen aufgerichtet, einen im Vogelsang, einen bei der Schranne, einen auf dem Mehlmarkt. Bald jeden zweiten Tag muss ausgerufen werden, es solle sich jede noch säumige Mannsperson zum Schießprügel und Schaufelempfang endlich melden. Wer sich versteckt, Hausherr oder Mieter, werde am eigenen Fensterkreuz zur Gasse hinauskränkt. Sein Haus wird sein Galgen. Wer ein Gewehr bekommt, aber nicht zur Verteidigung erscheint, wird unnachsichtig gehängt. Je kritischer die Lage, umso wichtiger ist schnelle und umfassende Information und Befehlsdurchgabe. Wenn die Türken stürmen, läuten nicht nur mehr die Glocken vom Stephansdom, sondern alle Glocken der Stadt, auch damit keiner die Ausrede habe, er hätte es nicht gehört. Auf dem Turm des Stephansdoms hockte eine Feuerwerkerei mit Melderaketen und Feuersignalen. Schnelle Meldungen über die Frontlage werden auf rührende Weise von diesem Ausguck zum Festungskommandanten befördert. Seit ein paar Tagen gibt's beim Türmer einen Offizier, der schreibt alles Remarkable auf einen Zettel, tut an selbigen einen Stein und wirft ihn aus dem Fenster. Am Turmfuß passen zwei freiwillige Jesuitenpatres. Die machen unverzüglich Abschriften und rennen mit der Meldung zum Stadtkommandanten, den Vizepräsidenten des Kriegsrates, Graf Kaplier, und zum Bürgermeister. Drückebergerei, Hamstern und Wucher war die Dunkelseite der Wiener Belagerung. Sie wird überstrahlt von der großen Standhaftigkeit und dem Mut der Verteidiger. Zur regulären Armee, den kaiserlichen, etwa 10.000 Mann, kam die Bürgerwehr. Die Bürgerwehr kämpfte ebenfalls tapfer, war aber nicht sonderlich diszipliniert und ohne die Kampferfahrung der Berufskrieger. Unter den jungen Handwerkern herrschten oft Leichtsinn und Tollkühnheit. O glückliche Jugend, mitten im Elend noch zu Jux und Torheit aufgelegt. Muss nicht allein um eurer Albernheit willen der Türk vertrieben werden? Dieser Stoßseufzer entfährt unserem Kronzeugen der Belagerung von Wien. Graf Starnberg, der unermüdliche und energische Kommandeur, glaubt nicht an die gefahrenabwendende magische Kraft der Albernheit. Er gibt scharfe Befehle gegen eigenmächtige Vorstöße und Aktionen auf den Wällen und in den Gräben. Darauf droht Todesstrafe. Es gilt, unnötige Verluste zu sparen. Die Kavalierskrieger der Oberschicht und die Intellektuellen, die sich als Sonntagskrieger und Schlachtenbummler betätigen, werden besonders zur Ordnung gerufen. Bürgerliche, gleich viel ob Standespersonen, Handelsleute, Hofbedienstete, Studenten, Professoren etc., die eigenmächtig ausfallen, ohne Befehl die Kontrescarpen und die Palisaden übersteigen, sich solcher Art in Gefahr bringen, ohne den mindesten Militari nutzen, seien von der Regulärsoldateska vor den Palisaden auf der Stelle niederzuschießen oder gefangen zu nehmen und vor dem nächsten Stadttor zu henken, ohne Prozess. Oft provozieren allerdings die Türken die jungen Wiener Verteidiger. Der Türk kömmt so nah herbei, dass er sich schier viktoriös fühlet und Possen zu treiben beginnt, fuchtelt und haut mit Knüppeln und Zaunlatten uns zu verhöhnen, setzt mit Springstöcken über die Palisaden, zielt und wirft mit spitzen Messern nach den christlichen Genitalibus. Die Verluste sind schrecklich. Etwa eine Woche vor der Rettung Wiens durch das Entsatzheer war ein Drittel der Bürgerwehr gefallen. Von der ganzen Garnison waren überhaupt nur noch 4000 Mann kampffähig. 8000 Verteidiger waren im Kampf oder von der Ruhr getötet. Keine 14 Tage nach Beginn der Belagerung begann sich die Ruhr auszubreiten. Bürgermeister Liebenberg bemerkt zu der neuen Prüfung der Belagerten: Bisher haben wir den Feind vor den Mauern gehabt. Itzo wütet ein Ärgerer mitten in der Stadt. Der Brand, den uns der Türk in die Häuser schickt, ist leichter zu löschen als das Feuer in der Bewohner Gedärme. Die Verzweiflung hat ihren Gipfel erreicht. Die Leute schelten in allen Gassen laut den Herrgott um so viel Elend und Not. Und die Ursache von allem? Dass keiner den anderen leben lassen will, wo und wie er mag sein. Diese pazifistischen Töne sind uns vertraut nach zwei Weltkriegen. Gewalt und Konflikte sind uns zuwider und wir haben inzwischen noch mehr Zweifel an der Nützlichkeit des Krieges. In Wien aber ging es nun ums Ganze. Beide Gegner waren in Zeitnot. Die Zahl der Verteidiger schmolz von Tag zu Tag. Ihre Moral war angeschlagen. Die Bürgerwehr bat um weniger Einsatz im Kampf. Stahemberg meldete dem Kaiser durch Geheimkuriere ohne Kleinmütigkeit, wie er sagt, wie schlimm es in der Stadt stünde. Trotzdem würde er bis zum letzten Blutstropfen kämpfen, was keine Phrase war. Der Kaiser ermahnte durch Boten seine braven Wiener Bürger, sich noch einige Zeit unverdrossen für die Stadtdefension gebrauchen zu lassen, denn er trage für einen baldigen namhaften Sukkurs mildtätige Sorge. Der Brief des Kaisers wurde überall in den qualmenden, trümmerübersäten, kadaverbestückten Gassen verlesen, zum Trost und zur Auffrischungskraft der Verteidiger, wie es hieß. Vom Stephansdom wurden jeden Tag mehr Raketen als Notsignale abgeschossen. Am 3. August waren es 30 Stück. Die Türken hatten zum Generalangriff angesetzt. Sie waren in Zeitnot, weil das Entsatzheer, rund 77.000 Mann stark, unter König Johann Sobieski, militärisch geführt vom Herzog von Lothringen, bedrohlich heranrückte. Am 4. August sprengten die Türken eine 10 Meter breite Bresche in die Burg Bastei und stürmten in den Graben. Gegenangriffe. Unser Beobachter bemerkt zur Lage: Der Türk treibt Itzo seine Stollen bis an die Mauer, soll an 5 Punkten zu spüren sein. Wann die Kurtine, also die Wallmauer der Stadt, morgen oder übermorgen aufreißt, seid wir gnadenlos im Nahkampf und bald verloren. Unser Stahlenberg aber schafft einen neuen Abschnitt nach dem anderen, verwandelt jed Haus und Häusl in ein Bollwerk. Die Gassen seien in Ketten gelegt, also mit Hindernissen überspannt. Viele Häuser liegen reihenweise als Stolperwerk in den Straßen. Mit Palisaden, kunterbunt Mannschaft dahinter, ist manchenorts der reine Irrgarten. Die Trümmerlandschaft einer Großstadtwüste bietet einem verzweifelten Verteidiger reichlich Schutz. Aber um welchen Preis? In diesem Fall war die Alternative Massaker und Plünderung. Die hinhaltende Verteidigung Starenbergs hatte ihre Grenze erreicht, aber sie war auch von Erfolg gekrönt. Kara Mustafa musste sein Heer teilen, um dem Entsatzheer entgegenzurücken, doch ohne die Belagerung aufzuheben. Dabei machte er den Fehler, den Kahlenberg, der im Rücken seiner Belagerungsarmee lag, nicht rechtzeitig zu besetzen und zu befestigen. Neben der kaiserlichen Feldarmee standen Bayern und Sachsen, dazu die Reichstruppen des fränkischen Kreises und ein polnisches Heer. Zu den über 70.000 Mann der Alliierten unter dem Kommando des polnischen Königs kamen 170 Geschütze. Die Türken zählten bei einer Musterung kurz vor der Schlacht 186.000 Mann. Am 12. August kam es zu der von den Wienern so lang erseufzten Entsatzschlacht. Aus türkischer Sicht stellt sie sich so dar. Die Giauren hatten die Schanzen auf dem Berg erreicht und tauchten nun mit ihren Abteilungen auf den Hängen auf wie die Gewitterwolken, starrend vor dunkelblauem Erz. Mit dem einen Flügel gegenüber den Walachen und Moldauern an das Donauufer angelehnt und mit dem anderen Flügel bis zu den äußersten Abteilungen der Tataren hinüberreichend, bedeckten sie Berg und Feld und formierten sich in sichelförmiger Schlachtordnung. Es war, als wälze sich eine Flut von schwarzem Pechberg ab, die alles, was sich ihr entgegenstellt, erdrückt und verbrennt. So griffen sie an, in der eitlen Absicht, die Streiter des Islam von beiden Seiten zu umfassen. Die Entsatzschlacht dauerte von 1 Uhr mittags bis 6 Uhr gegen Abend. Dann stob das türkische Heer auseinander. Nach 2 Monaten Kampf um Wien und über 30.000 Mann Verlusten wurde der Griff nach dem so heiß ersehnten goldenen Apfel in letzter Stunde verhindert. Die Osmanen waren demoralisiert, trotz der anmaßenden Sprache, die sie immer noch führten. Türkische Mineure arbeiteten noch in den Stollen und wurden von den Kaiserlichen überrascht. Die Wiener machten einen Ausfall vom Schottentor und gaben ihren Befreiern die Hand. Die Beute war ungeheuer. Trophäen und Schätze sondergleichen. Das Lustgezelt, die sinnverwirrenden Kleinodien und die Equipage des Großviziers, historische Fahnen und Rossschweife, die Würdezeichen der hohen osmanischen Prominenz, Berge von Goldtalern, jede Menge Luxusgüter des verfeinerten orientalischen Lebens, die Kaffeesäcke nicht zu vergessen. Sperrmüll einer fremden, geheimnisvollen und gefährlichen Welt, weggeworfen und zurückgelassen, um schnell das nackte Leben zu retten. Seit den Kreuzzügen der Renaissance war man neugierig auf diese geheimnisvoll fremde Welt. Einzelne Reisende, geflohene oder ausgelöste Gefangene und Gelehrte hatten über die Schätze des Orients berichtet. Nun lagen sie zuhauf vor den Toren Wiens in Schlamm und Staub. Ein unfreiwilliges Geschenk für die Kultur des Abendlandes. Wien war befreit. Der über 200 Jahre auf der westlichen Welt lastende Druck osmanischen Expansionswillens war gebrochen. Es war ein Wendepunkt in der Geschichte des Ansturms der Muslime auf das Abendland, wie die Niederlage der Araber bei Poitiers gegen die Franken vor rund 1000 Jahren. Gewaltiger Jubel erfüllte die Christenheit, die deutschen Länder, Italien, insbesondere Rom, wo sich Papst Innozenz XI. Sehr hilfreich für Wien eingesetzt hatte. Die brandschatzenden Horden der Tataren und aus der Belagerungsarmee Wiens desertierte Türken waren ausgeschwärmt und bis nach Venedig und weiter vorgerückt. Dank Gottesdienste und Totenfeiern wurden selbst in Siena und Lucca abgehalten. In Danzig wurde ein großes Feuerwerk abgebrannt. Polen jubelte. In Frankreich sah man die Rettung Wiens mit gemischten Gefühlen. Ludwig XIV. Wertete die Lage nach den Regeln des Kabinettskrieges und der Rivalität der Bourbonen mit den Habsburgern. Wäre Wien gefallen, hätten die Habsburger Ludwig XIV. Den Rang um die Vormacht in Europa nicht mehr streitig machen können. Der Sonnenkönig wäre als Retter und Verteidiger Europas über den Rhein gezogen und nicht als Aggressor. Nun war es anders gekommen. Aber was das Türkenreich verlor, war doch nicht zum Gewinn der Österreicher. Das heldische Zeitalter der Donaumonarchie überlebte nicht die Niederlage des Osmanischen Reiches. Beide gingen gemeinsam unter. Als übernationaler Frontstaat hatte Österreich die christlichen Nationen des Balkans gegen die Drohung der Türken im 16. und 17. Jahrhundert zusammengehalten und geführt. Jetzt, wo die Bedrohung fortfiel, brach sich der moderne Nationalstaatsgedanke die Bahn. Das Osmanische und das Habsburger Reich sind vergangen. Wien ist die altehrwürdige Hauptstadt eines kleinen, neutralen Ländchens am Rande des Eisernen Vorhangs, Konstantinopel, Istanbul nur noch eine Handels- und Hafenstadt eines halbverwestlichten türkischen Nationalstaates. Was sagt uns heute der seit 300 Jahren vergangene Streit dieser vor zwei Generationen untergegangenen Reiche im Kampf um den goldenen Apfel? Haben die gewaltigen Feiern in Wien nur nostalgische und anachronistische Züge? Auf NDR 3 hörten Sie die Sendung Die Türken vor Wien und was sie hinterließen. An die Belagerung vor 300 Jahren erinnerte Elef Sossidi. Neben ihm sprachen Günther Dockerel, Peter Färber und Günther Flesch. Regie Monika Eckhoff.